Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, zur gewohnten Sendezeit begrüße ich euch wieder. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Petra. Petra ist 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Ich bin seit gut zwei Jahren in jemanden unglücklich verliebt, der aber immer sagt, er möchte keine Beziehung mit mir. Hm. Du bist aber solo, eigentlich. Ja. Ist er, in den du verliebt bist, ist er auch solo? War er die meiste Zeit, der hat im November eine kennengelernt, ist jetzt, glaube ich, seit März ungefähr mit der zusammen. Ah, fest liiert, frisch verliebt. Was ist denn das für eine? Ist das ein Arbeitskollege, ein Nachbar? Nee, habe ich in so einem, ja, wie soll man das beschreiben, so einem Lokal, sage ich mal, kennengelernt. Da ist immer abwechselnd Live-Musik und Aha. Musik von der Disco und da habe ich ihn gesehen und meinte, oh, der sieht ja klasse aus. Aha. In dem Moment kommt er auf meine Freundin zu und begrüßt die. Ich so, du kennst den und die kannten sich zufällig aus dem Sportverein. Mhm. Und dadurch habe ich dann die Nummer bekommen und... Das war vor 2 Jahren. Hm? Jetzt schwärmst du seit 2 Jahren für diesen Mann. Ja. Und ist ja schon eine sehr lange Zeit. Weiß der das, dass du so sehr schwärmst? Ob er das jetzt immer noch vermutet, weiß ich nicht. Also es fing eigentlich an, dass man dachte, es baut sich eine Beziehung auf. Man hat sich... Ach so, es gab dann schon Kontakt. Wir haben uns getroffen, wir haben telefoniert und wir waren Montana Westdeutschland gefahren, auf ein Konzert gewesen, da hat er mich dann die ganze Zeit in den Arm gehalten und... Mhm. Weiß ich nicht, Begrüßungs- und Abschiedskurs immer aber, auf dem Mund. Also, aber mehr ist noch nicht gelaufen. Damals. Erstmal nicht, nein. Später? Und dann habe ich dann im März, April vor 2 Jahren dann mal nachgefragt. Ich sage, ja, ich möchte nur eine Beziehung und was wird es? Nein, eine Beziehung nicht, wir sind nur Freunde. Ah. Habt ihr je miteinander geschlafen? Seit er die Freundin hat, das ist ja das Kurioseste. Ach so. Und er hat vorher ganz oft bei mir übernachtet, aber wirklich nur übernachtet. Das ist ganz komisch. Das hat er seit einem halben Jahr ungefähr. Seit wann die genau zusammen sind, weiß ich. Und danach schlaft ihr miteinander? Ja, das weiß ich nun überhaupt nicht mehr. Wie oft seht ihr euch denn jetzt, wo er nun schon auch eine Freundin hat? 2-mal die Woche. Und vorher weniger als die Freundin nee, nicht? Nee, er hatte Sachen hier, er hat 2-mal die Woche ungefähr bei mir übernachtet, 3-4 Tage die Woche haben wir uns gesehen. Wir haben ganz viel zusammen unternommen. Jeder, der es nicht wusste und uns zusammen gesehen hat, dachte eigentlich, wir wären ein Paar. Sag mal, Petra, dann musst du ihn doch auch zum Schluss irgendwie noch mal irgendwie so gefragt haben, liebst du mich oder was empfindest du für mich? Oder hast du es gar nicht mehr gefragt? Nee, aus Angst vor der Antwort nicht. Mhm, weil die Antwort damals schon gefallen ist, ich möchte mit dir keine Beziehung haben, sondern irgendwie eine enge... Wir sind gute Freunde. Gute Freunde, die auch schon mal ins Bettchen miteinander gehen, aber mehr nicht. Ne? So ja, war seine, das war ja eben damals nicht. Nee, das war dann noch nicht. Er hat zwar bei mir übernachtet und ich konnte, weiß nicht, in seinem Arm liegen oder so, aber es ist nichts... Bist du richtig volle Kanne in diesen Typ verliebt? Also jetzt nach der Zeit fange ich langsam an zu zweifeln, ob es jetzt wirklich, das ist halt so, ja, weil du ob es wirklich noch Liebe ist, ob es jetzt nicht nur noch so, weiß ich nicht, Gewohnheit ist, oder? Ja, weil du gerade sagst, ich schwärme seit 2 Jahren für jemanden. Ja, eigentlich ja, also bin ich irgendwas von der Freundin. Also von außen betrachtet hört sich diese Geschichte sehr kurios an, sehr kurios. Und eigentlich auch so, dass man sagen sollte, das hättest du schon viel früher vergessen sollen und hättest dich von ihm distanzieren sollen. Was das nun wiederum bedeutet, dass er jetzt, wo er eine Freundin hat, mit dir in die Kiste geht, das weiß ich auch nicht. Das ist schon sehr merkwürdig. Das ist ja, was ich überhaupt nicht mehr verstehe. Und er war auch immer für mich da. Wenn irgendwas war, weiß nicht, ich bin verreist, kannst du mal auf die Wohnung aufpassen? Oder könnte es sein, ich formuliere jetzt mal so eine These, hypothetisch, dass er... dich dadurch ein bisschen warm zu halten versucht, indem er jetzt eben mit dir ins Bett geht? Frage ich. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das hätte er ja schon 2 Jahre lang haben. Ja, aber er war ja Solo und ich auch. Ja gut, aber da warst du ja auch nicht sauer. Jetzt könnte er ja denken, oh Gott, die ist jetzt wirklich sickig und stinkig, weil ich eine Freundin habe. Jetzt gebe ich ihr doch mal ein bisschen mehr ab, damit diese Verbindung, die mir viel wert ist, damit die bestehen bleibt. Könnte sein. Könnte jetzt, sein. Ist sagst, denn wir hatten ja dann ziemlich viel Streit gehabt wegen der Freundin, weil ich auch nicht verstanden habe, warum er die halt wollte und mich nicht wollte. Mhm. Und wenn du das für dich hinkriegst, Petra, dass das so eine lockere, relativ unverbindliche und auch merkwürdige Geschichte ist, dann ist es ja eigentlich in Ordnung. Ich finde es nur ein bisschen bedenklich, wenn du wirklich in den noch verliebt bist und dir da große Hoffnungen machst, weil du leidest darunter, würdest darunter leiden und machst dir dann immer doch noch Gedanken, was könnte sein, wenn wir beiden zusammen wären. Ja, solange ich, sag ich mal, wenig von der Freundin höre oder so, denke ich, Mensch, na, vielleicht läuft es ja dann doch nicht so gut und hast noch Chancen und so weiter. Und dann eigentlich finde ich es zu lang, 2 Jahre einen zappeln zu lassen und eigentlich wäre es, glaube ich, gut, wenn du sagst, Junge, Strich drunter unter die ganze Geschichte, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Meinst du, das wäre das wer sinnvoll? Wer weiß, wie der dann reagiert. Aber da jetzt noch drauf zu warten und die Hoffnung, also irgendwo höre ich das ja schon bei dir raus, dass du die Hoffnung hast, dass der sich doch noch für dich entscheidet. Ja? Irgendwo ist die noch da, ja. Also die Voraussetzungen sind schlecht, finde ich. Er hat es ja einmal klar gesagt, dann hat er sich jetzt für eine Beziehung entschieden. Dass er jetzt mit dir in die Kiste geht, hat eigentlich keine große Aussage, finde ich. Also, kurz und gut, wer ist, glaube ich, klug, wenn du dich von dem verabschieden würdest? Sage ich so. Sagst du so einfach. Ja, sag ich so. Aber du wolltest ja auch nur einfach mal so eine Meinung von jemandem Unbeteiligten hören. Sicher. Ja, genau, einfach, ja. Was man machen soll, ob es da irgendeine ja. Möglichkeit gibt, sozusagen. Ich meine, wenn ich irgendwas habe, irgendein Problem, was weiß ich nicht. Petra, weißt du, was das Fatale daran ist? Das Fatale ist daran, dass du, glaube ich, blockiert bist für eine wirkliche neue Beziehung. Durch diesen Mann und durch dieses mysteriöse Verhältnis, was du mit dem hast. Und das finde ich bedauerlich. Und daher wäre es, glaube ich, schlau zu sagen, wir machen erstmal Schluss, richtig. Das haben mir Leute im Bekanntenkreis auch schon gesagt, so nach dem Motto, ich würde mit einem Besetzschild vor der Stirn durch die Gegend gehen, so wenn ich dann unterwegs bin. Ich könnte ja keiner ansprechen, du hast ja schon so besetzt auf der Stirn zu stehen. Also, ich habe dir meine Einschätzung gesagt, Petra. Bin ich mal gespannt, was du daraus machst. Kannst dich ja nochmal melden. Gut, dann werde ich nochmal darüber nachdenken. Alles Gute. Gut, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Übrigens haben wir alle die 4 Stunden des Talk-Marathon von Mittwochnacht gut überstanden und ich muss sagen, dass ich mich über mich selbst sehr gewundert habe. Ich hatte in der Tat etwas Lampenfieber, ob die Kondition da ist, 4 Stunden hier zu sitzen, präsent zu sein, aber Gott sei Dank, es hat sehr gut funktioniert. Ihr habt aber auch toll mitgemacht, wir hatten eine tolle Einschaltquote, wir haben tolle Anrufer gehabt, die bis um 4 Uhr sich bei uns gemeldet haben, die gerne in die Sendung wollten. Also rundherum war das schon eine schöne Sache und ich freue mich sehr darüber, dass es so gut gelungen ist. Michaela, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michaela. Dein Hallo. Thema. Ich habe auch die Marathonnacht angehört ja. und unter anderem auch die Frau, die als Heilerin arbeitet. Mhm. Und dann kam ich auf die Idee, selbst anzurufen bei dir, denn ich arbeite auch als Heilerin. Du bist auch eine sogenannte Geistheilerin. Nicht ganz. Nicht ganz. Also ich mache das professionell. Ich nehme auch Geld dafür. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Mhm. Denn ich habe viel dafür aufgewendet, das zu können, was ich heute kann. Und es ist zwar teilweise natürlich auch ein Geschenk, aber ich investiere ja auch Zeit. Du sagst, du hast sehr viel aufgewendet, um das zu können, was du jetzt kannst. Es ist ja erstmal, so wie ich das bisher immer verstanden habe, von Menschen, die das können, dass das eine Gabe ist, wie du auch gerade formuliert hast. Was hast du denn noch dazu eingebracht, dass du das... Also zunächst mal bin ich seit 13 Jahren Heilpraktikerin. Ach so. Habe angefangen mit Aroma-Energie-Massage. Mhm. Und während der Massagen hat es irgendwann angefangen, dass ich Bilder gesehen habe oder Intuitionen hatten. Ach, die Entdeckung, dass du dafür eine Affinität besitzt, kam erst während deiner Tätigkeit als Geistheilerin. Als Heilpraktikerin, ja. So ja, genau. Das hat sich dann so entwickelt und ich fand das erst interessant. Mhm. Und dann habe ich dann natürlich weiter geforscht und geforscht. Mal kam was, mal kam nichts. Mhm. Und heute habe ich das einfach wirklich weiterentwickelt. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie arbeitest du, oder was heißt arbeitest du? Nimmst du auch Farben an Menschen wahr, so wie das die Anruferin erzählte? Nein, das nicht. Also zu mir müssen die Menschen kommen. Also ich habe es einmal in einem Ausnahmefall auch per Telefon gemacht. Mhm. Aber das war wirklich eine Ausnahme. Mhm. Die Menschen kommen zu mir. Ja. Ich habe mich spezialisiert, auch seit 7 Jahren, auf psychosomatische Beschwerden und auf Partnerschaft bzw. Sexualität und arbeite in der Praxis auf der einen Seite und auf der anderen Seite mache ich Tantra-Kurse. Gut, Michaela, Frage. Wenn jemand zu dir kommt mit einer Beschwerde, mit einer vielleicht sogar schweren Erkrankung, siehst du das sofort oder muss derjenige dir das doch erzählen? Also ich arbeite hauptsächlich auf dem psychosomatischen Ebene. Zu mir kommen hauptsächlich Menschen, die mit ihren Beziehungen oder mit ihrer Sexualität nicht zufrieden sind, aber auch körperliche Beschwerden. Aber der Schwerpunkt ist eigentlich Thema Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. War nicht meine Frage. Meine Frage war, wenn jemand erkrankt ist, siehst du das, ohne dass er es sagt? Er sagt mir, er hat da und da Beschwerden. Mhm. Und dann mache ich ein kurzes Vorgespräch, also ob er beim Arzt war, was sie gesagt haben und so weiter. Ganz wichtig. Dann bitte ich die Menschen, sich auf die Liege zu legen, angezogen und ich lasse meine Hände dann, ich fange meistens so im Abstand von 50 cm an, lasse dann, also spüre das Energiefeld nach einer gewissen Eingewöhnungszeit und dann kann ich einfach Energiefülle feststellen oder Leere. So, und dann fange ich ein Gespräch an mit dem Klienten, was spüren Sie da, wenn ich meine Hände hier hinhalte? Aha, also wir halten fest, man muss sagen, was man hat, wenn man zu dir kommt. Es geht nicht so, dass da jemand vor dir sitzt und du sagst, aha, ich sehe, dass sie eine Magenerkrankung haben aufgrund einer psychischen Verspannung. Nein, also das finde ich auch ein bisschen seltsam. Okay, so. Also es hat mal jemand probiert, so rauszufinden, was ich denn jetzt kann, aber auf sowas lasse ich mich nicht ein. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel. Es kann ja sein, Magenerkrankungen sind oft psychosomatisch bedingt. Ja. Es kommt jemand zu dir mit einer chronischen Magenentzündung, Erkrankung, genau, mit der er sich vielleicht schon jahrelang rumgeschlagen hat. Ja, genau, hatte ich auch. Schon. Hattest du. Dann gehst du nach einem eingehenden Gespräch, legt diese Person sich auf ein Bett. Auf meine Liege. Auf deine Liege, genau. Ja. Und dann gehst du mit der Hand über die Magenfläche. Nein, erst über den ganzen Körper. Über den ganzen Körper. Ich muss erst spüren und fühlen, wie ist der Mensch überhaupt energetisch drauf, hat er insgesamt ein stabiles Energiefeld oder nicht. Dann kannst du spüren, dass das Energiefeld da nicht in Ordnung ist, weil der da ja krank ist. Ja, genau. Und das kann entweder eine Energiefülle ergeben oder eine Energieleere. So, und du kannst das dann wieder herrichten, damit der Energiehaushalt da so fließt, wie er fließen sollte. Nein, Heilung passiert durch Bewusstseinserweiterung, also Erkenntnisse. Also diese Erkrankung hat keine physische Ursache, sondern eine psychische. Und es ist mir bisher immer gelungen, herauszufinden, was steckt dahinter. Aha. Und in diesem Fall zum Beispiel, das war eine junge Frau, da ging es einfach um, also ich kann das jetzt natürlich nicht im Einzelnen ausführen, aber als Schlagwort ging es darum, um eine ganz, ganz enge Beziehung oder sagen wir mal Abhängigkeit zu den Eltern zum Beispiel. Mhm. Und der Punkt, um diese Magenbeschwerden wirklich zu heilen, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, die Schmerzen wegzumachen, was natürlich Priorität hat zunächst. Mhm. Aber wirkliche Heilung konnte nur dann passieren, als sie begonnen hat, zum Beispiel das Verhältnis zu ihren Eltern einfach zu lockern. Verstehe. Nun gibt es aber dann oft auch den Fall, dass wirklich auch körperliche, somatische Vorfälle, wegen einem Magengeschwür da ist. Wie behandelt man das? Kannst du das auch behandeln? Also wie gesagt, das ist so der Nebenbereich, wo ich arbeite. Ich arbeite hauptsächlich mit Menschen, die im psychosomatischen Bereich, aber wo die Ursachen in ihren Beziehungen liegen. Ah, Und die in ihrem sexuellen Bereich. Also wenn man mit einer sehr schweren Krebserkrankung zum Beispiel zu dir käme, da wärst du nicht die richtige Ansprechpartnerin. Kann ich nicht sagen, ist bisher noch kaum vorgekommen. Mhm. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Frau, die eine ganz aggressive Form von Leukämie hatte. Mhm. Und die war allerdings leider nur einmal da und da habe ich gespürt, dass sie einfach insgesamt ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zu ihrem Körper hat. Ich habe sie dann gefragt, mögen Sie Ihren Körper? Mhm. Und sie sagte, wie aus der Pistole geschossen, nein. Also Michael, das klingt sehr interessant, was du sagst. Ja. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es ist letztendlich alles Glaubenssache. Die Michaela kann das nicht beweisen. Man muss da positiv rangehen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch nicht. Na Moment mal. Also Glaubenssache ist es nicht. Denn die Beweise sind einfach da, indem es den Menschen einfach nachher besser geht. Ja, aber es gibt sicher Menschen, die zu dir kommen oder die auch solche Heilverfahren in Anspruch nehmen und die hinterher sagen, ich merke überhaupt gar nichts. Es ist Hokuspokus. Ist bei mir noch nicht vorgekommen, aber wie gesagt, das will ich gerne glauben. Die Haltung gibt es natürlich. Ich arbeite hauptsächlich in dem psychosomatischen Bereich in Verbindung mit Beziehungen. Mhm. Also und auch Sexualität spielt bei dir eine Rolle. Ja, genau. Mhm. Ja. Also zum Beispiel. Aber wozu braucht man eine Geistheilerfähigkeit, wenn man jemanden sexuell berät? Ich bezeichne mich nicht als Geistheilerin. Ja, aber als Heilerin. Ich bezeichne mich als Energiearbeiterin. Na gut, das ist jetzt. Und der Punkt, warum ich angerufen habe, war der, dass ich gesagt habe, ich kann mit Organen sprechen. Du kannst mit Organen oder sprechen? Oder mit Körperzellen. Halt, das klingt ja nur sehr spektakulär. Du kannst mit Organen sprechen. Sprich mit meiner Niere. Du bist ja nicht da. Du bist nicht. Achso, das geht nur, wenn ich. Ich habe dich nicht auf meiner Liege. Wie, und du sprichst dann, hallo Niere? Nein. Also so. Einfach und simpel ist es nur wiederum nicht. Also es ist auch nicht lächerlich. Nein. Also es ist eine sehr ernsthafte Geschichte. Und sagen wir es anders. Du hast gerade gesagt, der Schwerpunkt liegt im Bereich Sexualität. Ja, genau. Könntest du also auch sagen, hallo Penis. Möchte ich dir gerade ein Beispiel erzählen? Also vor etwa einem Jahr kam ein Mann zu mir mit Erektionsstörungen. Mhm. Und wir hatten ein kurzes Gespräch, er hat ein bisschen was erzählt, aber nicht wirklich Schlüssiges. Mhm. Dann hatte ich ihn nach einer Kurzzeit gebeten, sich auf meine Liege zu legen. Ich habe im angezogenen Zustand, ich habe meine Hände über ihn gleiten lassen, ich konnte energetisch nicht großartig was feststellen, also eine Veränderung. Heißt gleiten, keine Berührung der Hose? Nein. Also es hätte sein können, dass die Erektionsstörungen schnell weg waren. Und dann im Beckenbereich konnte ich keine Veränderung energetischer Art feststellen. Mhm. Dachte, das bringt mir irgendwie nichts. Also wo ist der Knackpunkt? Mhm. Und dann habe ich weiter gespürt und gefühlt und bin dann zu seinem Herzen gekommen. Mhm. Und dann habe ich mit ihm ein Gespräch angefangen. Er hat erst nö und ist nichts und ihm fällt nichts ein und. Ja. Ich bin aber hartnäckig geblieben, weil ich gespürt habe, da ist irgendwas. Ja. Und nach langem Hin und Her hat er mir dann erzählt, er ist verheiratet. Mhm. Das wusste ich vorher schon, aber er hat eine Beziehung angefangen mit einer ebenfalls verheirateten Frau. Mhm. Und die beiden haben dann nach einer gewissen Zeit ihrer Beziehung, haben sie das beendet, aus Angst, dass es rauskommt, weil sie von einem kleinen Ort beide wohnen. Okay, verständlich. Aber woher kommen die Erektionsstörungen? Ja, komme ich gleich drauf. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist nicht gesellschaftskonform, aber es entsprang einfach dem, was ich gespürt habe. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, ich rate Ihnen, fangen Sie die Beziehung mit dieser Frau wieder an. Weil das ist eine Herzensgeschichte und das hat Verbindung zu Ihrem Penis. Und ich habe gesagt, ich möchte wissen, wie das Ganze ausgeht, rufen Sie mich bitte an. Ja. Und er hat dann 14 Tage, 3 Wochen später wieder angerufen, hat gesagt, er hat das gemacht und es ist alles wieder in Ordnung. Gut, das war vielleicht ein kluger Tipp, dafür muss man aber keine Energiearbeiterin sein und auch nicht mit dem Penis sprechen oder mit dem Herzen. Das kann man ja vielleicht so auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand. Ja, aber woher sollte ich denn wissen, dass er überhaupt eine Beziehung hat, eine außereheliche? Du meinst, das hat das Herz dir wiederum gesagt, nein, signalisiert. Ich habe das an dem Energieverhältnis in seinem Herzen gespürt. Ach so. Aber da war der Ansprechpartner jetzt, also das Signal kam von dem Herzen, nicht vom Penis. Ich habe am Penis nichts gespürt, nichts Außergewöhnliches. Ja. Also, deswegen habe ich gesucht, wo liegt denn der Grund sonst? Ja. Ein anderer Fall, ebenfalls Erektionsstörungen, war die Ursache dann, dass er einfach sich sehr, sehr stark mit seinem Penis wie soll man sagen, identifiziert hat und der einfach nicht mehr wollte. Also, ich stehe ja auch wenn man dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen kann, habe ich nur so einen Leitsatz, Recht hat immer der, der heilt. Genau. Ne? So, sage ich auch. So ist es. Das war eine Energiearbeiterin, hatte ich auch noch nie gehört, den Begriff, die Michaela. Ich danke für deinen Anruf und wünsche, dass du vielen Patienten mal helfen wirst, die zu dir kommen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Tina hat diese Nummer auch gewählt und Tina ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Tina. Etwas aufgeregt. Ja, um was geht's denn? Ja, im Prinzip ein Leben, was sich vor einem Jahr irgendwie ganz schlagartig geändert hat, was ich aber schon lange im Kopf habe. Also ich gehe anschaffen, ich bin Prostituierte, seit einem Jahr. Und ja, das ging eigentlich relativ flux. Als Jugendliche hatte ich das schon immer im Kopf irgendwie, es hat mich immer gereizt, das Thema selbst. Ach so, das war so ein Jugendtraum, Traum von dir, das zu machen? Nicht direkt, aber alles, was damit zu tun hatte, hat mich schon immer gereizt. Also ich habe alle Sendungen, die man so sehen konnte, oder auch, hört sich jetzt wieder Tat, oder egal, was mit Rotlichtmilieu zu tun hatte, das hat mich also unheimlich gereizt. Kannst du das erklären, warum dich das als junge Frau so gereizt hat? Dieses ganze, das Milieu, diese Szene? Nee, direkt eigentlich nicht, denn zu Hause war es so kein Thema groß. Du bist ganz normal aufgewachsen. Ja, alleinerziehende Mutter. Ja, ja. Und eigentlich so sechs. Ich wurde aufgeklärt, aber es war kein Thema in dem Sinne. Aber es war schon irgendwie, ja, es wurde ein bisschen halt so unten drunter gehalten. Es war normal, aber ja, wurde klar. Nicht groß drüber geredet. Ja, ja, das ist ja auch eher tabuisiert, ne, diese Thematik. Ja. So, im Alter von, stolz im Alter von 27 Jahren bist du dann in dieses Gewerbe eingetreten. Genau. Wie kam es dann? Ja, also ich hatte eine lange Beziehung, fünfjährige Beziehung mit einem Mann, der damit auch schon zu tun hatte. Und was hatte er damit zu tun? Er war im Milieu. Was war er? Er war im Milieu tätig. Ja. Und aber das war vor meiner Zeit und ich habe das auch nur so nebenbei mitbekommen. Wir haben uns schon sehr lange gekannt. Ja. Und was genau hat er denn früher da gemacht? Er hat Mädchen gehabt. Ja. Also ein Zuhälter. Genau. Und ja, und wie das bei uns war, wollte er das, also das war für ihn überhaupt kein Thema. Ich war seine Frau und die hat damit nichts zu tun gehabt. Aber es hat mich eben doch gereizt. Also durch ihn bist du dann reingekommen? Nee. Nee, durch das ihn nicht. Gar nicht. Achso, ich dachte, er hätte dann irgendwelche alten Bekannten da noch aktiviert. Nee, überhaupt gar nicht. Null. Hatte nichts mit ihm zu tun. Also vor einem Jahr bist du aber dann eingetreten. Genau, eine Freundin von mir hat angerufen, die machte das und sagte dann eben, also pass auf jetzt. Dazu, bei uns fehlen Mädels, das war ein Club und komm halt vorbei. Und von diesem, jetzt auf gleich. Ja. Und in diesem Club bist du heute noch? Nein, der hat zugemacht. Ja. An Weihnachten und danach haben wir uns, also im Januar habe ich mich mit einer Kollegin oder jetzige sehr gute Freundin selbstständig gemacht. Und ihr habt selbst einen kleinen Club oder? Ein kleines Haus. Ein kleines Haus. Mit wie vielen Frauen? Wie viel arbeiten da? Zwei, also wir sind zu Ach so, zweit ihr beiden, und ja. zwei zu dritt. Bereust du diese Entscheidung, dass du das gemacht hast, in dieses Milieu eingestiegen zu sein? Nein, in dem Sinne nicht. Also ich bin da sehr gut klargekommen bis jetzt. Aber du rufst mich heute an. Warum rufst du mich an? Ja, aus dem Grund, dass ich selber mit dem Beruf so kein Problem habe. Es ist für mich ein Job wie jeder andere. Aber es ist eben in der Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Und man wird also sehr schief angeguckt. Klar, ja. Ein Tabuberuf auch. In der Familie. Naja, es ist gar kein, als Beruf wird es ja gar nicht angesehen. Es Nein. Jetzt sagt man ja, sollte, ja, aber es ist nicht angesehen. So in der großen öffentlichen Meinung ist das sehr abschätzig Absolut gesehen. Nicht, ja. Also und das ist aber schon für dich ein Problem, dass du sagst, ich mache es eigentlich ganz gerne, das ist mein Ding, aber ich leide darunter, dass ich gesellschaftlich nicht zumindest normal behandelt werde. Ja, also ansonsten. Also ich habe auch Freundinnen dadurch verloren, aber eine relativ gute, dachte ich zumindest. Heute sage ich mir, gut, dann war es eben keine gute Freundin. Die ich jetzt habe und die das wissen, denen ist das auch egal. Gibt es denn noch so ein paar nahe Leute von früher, die jetzt auch bei dir geblieben sind? Ja, das also schon. Einen sehr guten Kumpel, den ich seit 13 Jahren kenne, dem habe ich das jetzt auch vor 2 Wochen gesagt. Der war relativ gelassen. Ach so, dieses Outing ist noch ganz frisch bei dir alles. Ja, ja. Ach so, ja. Das heißt, das lief bisher heimlich bei vielen. Ja, ja. Also ich habe immer was anderes erzählt. Was ist mit der Familie? Lebt deine Mutter noch? Ja, aber da habe ich keinen Kontakt. Kein Kontakt. Mhm. Geschwister? Nee. Ja, eine Doch. Schwester, eine jüngere, aber das ist so. Mit ihr habe ich hin und wieder mal Kontakt, aber die weiß auch gar nichts davon. Ich glaube ganz einfach, wenn man das macht oder wenn Frauen das machen, müssen sie sich schlichtweg damit abfinden, dass ihr nun in der gesellschaftlichen Hierarchie nicht weit oben steht. Es tut sich viel in den letzten Jahren, dass das sich ein bisschen normalisiert, aber das wird noch sehr lange dauern, wenn es überhaupt je passiert, dass man das ansieht wie jede andere Tätigkeit auch. Sicher, denn das ist unwahrscheinlich, was da auch drin vorkommt. Ja, wenn ich überlege, ich möchte nicht wissen, wie viele Männer schon bei mir waren, die vielleicht zum Glück ein Rollenspiel gespielt haben und damit nicht auf die Straße sind und haben ein kleines Mädchen oder eine Frau vergewaltigt. Also, um Gottes Willen, es gibt so kranke Gedanken. Ja, das ist ja das Absurde. Ich möchte nicht wissen, wie viele Männer prozentual in Deutschland die Dienste von Huren in Anspruch nehmen. Ja, einige. Und ganz alle viele. Schichten. Genau, und diese große Funktion, die Huren eben auch haben, dass sie die Fantasien einfach abfedern. Ne? Und die Leute leben sich da aus, die Männer leben sich aus und machen vielleicht keine üblen Geschichten. Genau. Ja. Und das ist auch für uns trotz allem immer noch erschreckend manchmal. Was war denn für dich in deiner einjährigen Zeit jetzt so die krasseste Geschichte, wo du selbst zusammengeschreckt bist und dachtest, oh je, das muss ich jetzt mitmachen, das will der von mir, das macht der. Was war das? Das Krasseste, also ich kann nicht so krass, zum Glück habe ich, also es waren schon einige Kranke dabei, aber einer, der also ihr so unheimlich ein kleines Mädchenspiel gespielt hat. Mhm. Oder eben auch die andere Nummer, dass sie also einen versuchen zu behandeln wie Dreck. Und dann legt sich bei mir aber auch ein Schalter um und dann ist bei mir auch Ende. Also dann, was heißt denn kleines Mädchenspiel spielen? Was musst du dann machen? Er denkt, ich wäre ein kleines Mädchen. Wie klein? Wie alt? Ein Kind? Ja, ein Kind. Mhm. Ich schätze mal so zwischen 12, 13 so schon. Ja. Noch also ein ganz junges Mädchen. Und dann spricht er dich auch so an und tut er so, als wärst du ein kleines Kind? Ja. Und was sollst du dann tun? Was befiehlt er? Also ich soll, er erwartet, man sieht das. Mit der Zeit hat man so das Gefühl dafür, er braucht nichts sagen, sondern den Kopf eben dementsprechend devot zu halten. Mhm. Ihn von unten herab anzugucken und ihn zu sehen, als wäre er der große Mann und er kann mir so viel sagen. Musst du auch die Stimme? Musst du auch deine Stimme verstellen dann? Ja. Das ist ja schon ein bisschen schräg, ne? Ja. Dann hockst du da vielleicht vor dem und sprichst mit einer kleinen Mädchenstimme zu diesem Mann, um dem zu suggerieren, du seist ein kleines Mädchen. Ja, ungefähr. Also ich mache das schon in einer bestimmten Richtung, nicht ganz extrem. Also wenn ich merke, es wird zu hart, dann gebe ich ihm auch zu verstehen, dass da noch jemand anderes ist. Das läuft dann natürlich immer auf eine Sexualität, auf was Sexuelles hinaus. Genau. Auf einen klassischen Geschlechtsverkehr? Ja. Ja, also auch wenn du ein kleines Mädchen spielst? Ja. Das ist ja schon sehr, sehr erschreckend. Ne? Ja. Geht da nicht auch manchmal so in dir vor, mein Gott, das spielt dir jetzt nur, vielleicht macht das ja doch wirklich auch mal draußen, wenn er solche Fantasien hat? Ja, das ist eben das Ding, wo man sich sagt, oh mein Gott, so kranke Gedanken, aber ich sag mir dann lieber hier, bei mir, das Rollenspiel, als draußen eben. Aber dennoch müsstest du doch, das weiß ich von vielen Huren, die mir das erzählt haben, dass die schon ihre Grenzen haben, dass die auch sagen, also das mache ich nicht, ist Schluss. Ja, auf jeden Fall. Wo ist bei dir die Grenze? Die Grenze ist bei mir auch, also wenn ich merke, es wird zu extrem, dann zeige ich ihm eben, dass es so nicht geht. Ja. Oder was ich eben auch 2-3 Mal gehabt habe, da habe ich auch klipp und klar gesagt, so und jetzt ist Ende und jetzt gehen wir raus. Ja. Wenn sie also wirklich anfangen, dich zu behandeln wie den letzten Dreck. So, was du gerade schon angedeutet hast. Ne? Ja, also an den Haaren zu zerren und also wirklich den Kopf in die Genitalrichtung zu stoßen. Mhm. Richtig, also man merkt schon, jetzt kommt eine brutale Ader durch. Und dann bin ich also auch so weit, dass ich das so, und jetzt ist Ende, aufhören. Ist das nicht erschreckend, wenn man sich so vorstellt, was für Menschen für Abgründe so in sich haben? Ja. Ja? Ja. Dinge wahrscheinlich auch, die du vorher, als du normaler gelebt hast, dir auch nicht vorstellen hättest können, ne? Nee. Was hast du denn eigentlich vorher beruflich gemacht? Ich war im Büro. Im Büro? Mhm. Also, das ist ganz harmlos. Großen Außenhandel, ja. Ja. Also, so, und jetzt bist du eine Geschäftsfrau. Ja. Selbstständig gemacht, schon nach einem Jahr mit einer Frau, mit einer Freundin, ist doch eigentlich toll. Ja. Ne, eigentlich toll. Du, im Prinzip macht dir der Job Spaß. Ja. Ne, das ist ganz wichtig. Du hast es so in der Hand, du bist selbstbewusst und bist jetzt geschäftlich schon erfolgreich. Wie ist es denn so mit der Liebe? Hast du einen Freund? Nein. Könntest du einen Freund haben nebenher? Kannst du dir das vorstellen? Das ist auch so ein Punkt, also der Gedanke eben immer wieder, einen Mann kennenzulernen und dann zu dem Punkt zu kommen, ihm das zu sagen. Ne? Mhm. Denn das ist eben so eine Sache, aus dem Milieu möchte ich eigentlich im Prinzip niemanden, denn das ist eben immer so eine Sache, dass er dann das Geld auch behält. Ja, klar. Das ist eben das Ding und ich würde schon gerne einen normalen... Aber die Sehnsucht ist schon da? Ja. Auch ist auch die Sehnsucht nach Sexualität bei dir da, obwohl du den ganzen Tag Sex hast? Ja, das ist was ganz anderes. Ja, ja. Das ist keine Sexualität in dem Sinne für mich. Ja, du hast du in diesem Jahr mit einem Freier, mit einem Kunden schon mal einen Orgasmus gehabt? Weniger. Ich lasse es nicht so weit kommen. Weniger heißt... Ist es schon mal passiert oder du bist so kurz davor? Ich war schon kurz davor, ja. Aber ich habe das immer so gebogen, dass es... Warum ist das eigentlich bei Prostituierten so ein Tabu, dass ihr keinen Orgasmus... Ich würde mir als Außenstehender so denken, oh Gott, dann mache ich es mir schön bei der Arbeit, dann habe ich halt auch einen Orgasmus dabei. Nein, es ist kein Tabu. Ich kenne einige Mädels, die genießen das richtig. Ja. Die kosten das auch aus. Ah ja, man hört es immer wieder so, dass also auf jeden Fall kein Orgasmus. Nein, das ist Quatsch. Also ich kenne genügend, die lassen sich da auch richtig gehen. Und ich sage, wenn mal ein nettes Kerlchen kommen würde, mein Gott, dann kann man sich auch gehen. Aber ich kann das auch wiederum verstehen, dass man so vielleicht die Grenze besser ziehen kann zwischen Arbeit und Privatem. Das größte Gefühl eben vielleicht das Heiligste ist, was man sich für die private Liebe dann aufbaut. Genau, und das ist es. Ja. Das ist es. Für mich zumindest. Also das ist privat und Geschäft ist Geschäft. Liebe Tina, ich wünsche dir so von Herzen einen Freund, einen netten Mann, eine große Liebe. Ja, wünsche ich mir auch. Ich lerne auch welche kennen und die sagen immer, kein Freund und so. Aber es ist einfach, es ist schwer. Also für ein bisschen mehr Akzeptanz haben wir auch jetzt wieder so ein kleines Mosaiksteinchen jetzt durch unser Gespräch gesorgt in der Öffentlichkeit, damit die Leute merken, dass das eben ganz normale und oftmals sehr nette Frauen sind, die da arbeiten und nicht irgendwelche Untermenschen oder weiß ich, wie man das früher immer so abschätzig sagt, eine Hure oder Prostituierte. Ja. Es sind ja in der Regel wirklich ganz normale Frauen, nette Frauen. Das ist es. Und ich denke auch, es sind genügend, die mich sehen, die keine Ahnung haben und die würden es auch nie von mir denken. Eine große Liebe wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss, Tina. Mach weiter so. Ja, danke schön. Tschüss. Und gutes Tschüss. Jo. 1.32 Uhr und 15 Sekunden, kleine Pause. Nur 32 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über welches Thema? Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Gabi, begrüße ich herzlich und Gabi ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Gabi. Grüß dich. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen sehr traurig. Ich habe einen ganz sympathischen Typen kennengelernt, der ist auch ganz lieb, aber es passt sexuell insofern nicht zusammen, als er zu stark gebaut ist. Für das mich. Zu stark gebaut ist, heißt, er hat einen zu großen Penis. Ja, oder ich bin zu eng. Also ich würde sagen, also so ganz überdimensional ist es nicht. Und das ist es jetzt das zweite Mal. Beim ersten Mal war es eigentlich nicht so schade drum, würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt, ja, da war es mir wurscht, aber jetzt, Bist du denn auch eher so, damit ich mir dich so vorstellen kann, auch irgendeine kleine zierliche Frau? Nein, ich bin eine ganz normale. Ganz normale Frau. Und wie viel Zentimeter bringt der Penis von deinem Freund? Nee, handelt sich mehr um den Umfang. Ach, um Durchmesser? Ja. Wie viel Durchmesser? Ich habe es nicht gemessen, aber es ist auf jeden Fall für mich zu viel. Ich bin relativ eng und er findet das jetzt klasse. Und jetzt ist es also eine frische Sache. Ja. Und war halt so eigentlich ganz happy so im Vorfeld, bis das mal so losging. Das heißt, für dich ist das gar kein Spaß, sondern Schmerzen, wenn du ja, mit dem schläfst. Ja, frag mich wie, 2-3 Tage hinterher. Ah, so stark. Ja. So stark. Und ich war auch schon beim Arzt deswegen und ja, ich müsste vielleicht mal einen kleinen Eingriff machen lassen, aber das scheue ich natürlich, weil es normalerweise nicht so notwendig wäre. Mhm. Und mein Problem ist jetzt das. Also, lass mich eben kurz fragen, Eingriff? Kann man da chirurgisch die Scheide weiten? Ja, das war halt durch die damalige Entbindung, da ist was schief gelaufen und dann hat man mich halt wahrscheinlich ein bisschen zu eng zugenäht. Ach so. Und also so beim normalen Mann ist das jetzt so kein Problem, aber sobald das da über die Norm hinausgeht und es geht hinaus, ja, mein Problem ist jetzt, ich weiche jetzt aus, ich ziehe mich zurück, mir tut es in der Seele weh. Mhm. Es ist eine neue Sache und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich das sagen? Oder also ich neige dann eher zum Rückzug. Ach, der weiß das. Findet er in meinem Alter nicht so was Süßes? Der ist total gut. Also, wie alt bist du? 55? Ja. Du wirkst so jung von der Stimme her. Ja, ich fühle mich auch jugendlich. Ich hätte jetzt getippt 32, ja. Maximal 33. Ja, nee, ich bin ja auch noch so gut drauf und fühle mich topfit. Ja. Und mir tut es jetzt so in der Seele. Frisch verliebt und jetzt diese Probleme. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie alt ist er? 48. Er weiß das noch gar nicht, dass dir das so wehtut? Nein, doch, das hat er schon gemerkt. Und dann habe ich aber gesagt, naja, ich bin beim ersten Mal immer so verkrampft. Mhm. Und so. Und dann. Und wie lange bist du dem jetzt schon wieder aus dem Weg gegangen? Der intimen Begegnung? Ja, ihm überhaupt jetzt, weil ich Ach, denke... ihm überhaupt? Ja. Und der weiß überhaupt nicht, was los ist? Der ist total verknallt. Nee, der weiß nicht, was los ist. Und du sagst, was sagst du? Du hast keine, Migräne oder was? Ich habe Besuch und ich muss arbeiten. Ich bin ja noch also sehr berufstätig, muss ich sagen. Ich habe also da viel Stress um die Ohren. Ich habe wirklich also in der Woche kaum Zeit. Ich muss immer um 6 aufstehen, komme abends um 7 nach Hause, höre trotzdem deine Sendung, weil es mich eben oft vom Hocker reißt. Und ja, aber Gabi, das ist nicht der richtige Weg. Oh, das ist nicht der richtige Weg, sage ich dir. Wenn jetzt, wie lange hältst du ihn jetzt schon so hin? Eine Woche jetzt. Ja, und der ist wahrscheinlich völlig durcheinander und weiß überhaupt nicht, was da los ist. Nee, der sagt jetzt immer, ich soll anrufen und... Ja, aber das wird ihn irritieren. Ja, würde mich auch irritieren, wenn ich das Gefühl hätte, man hat sich ineinander verliebt und plötzlich... Aber das hat doch so keinen Zweck. Ich meine, das bringt doch nichts. Nee, aber man kann doch. Wirklich. Hm? Du bist eine absolut erwachsene Frau und er ist ein absolut erwachsener Mann. Hm? Ihr könnt doch da nun wirklich offen drüber sprechen. Ja, aber was soll man denn da tun? Na, erstmal kannst du ihm das ja so erklären. Ja, das wollte ich eben wissen. Ich traue mich nicht. Ach, du bist doch nicht auf den Mund gefallen, höre ich doch. Na, der findet das Gefühl eben toll. Das ist ja das. Ja, du aber nicht. Also hast du zu Recht darauf, das zu sagen, dass es für dich sehr schmerzhaft ist. Hm? Und ich habe ja so für mich die These, wenn ihr wirklich groß ineinander verliebt seid und er in dich auch, wird er darauf Rücksicht nehmen, dann habt ihr erstmal eine andere Form von Sexualität. Man kann ja nur viele schöne Schweinereien machen, auch ohne direkt miteinander zu schlafen. Ja, ja. Und das kann man ja erstmal machen, dann sieht man, wie sich alles weiterentwickelt. Aber ich würde an deiner Stelle wirklich jetzt nicht dieses Verliebtsein und die Liebe und diesen Mann gefährden, indem ich mich einfach nur so zurückziehe. Damit irritierst du den völlig und der weiß ja nicht, wo die Ursachen liegen. Ja, ich weiß. Damit machst du es kaputt, hundertprozentig. Ja. So, aber wenn du es offen sagst, besteht vielleicht auch die Gefahr, dass der irgendwie ein bisschen pikiert ist oder weiß ich was. Aber es besteht die große Hoffnung und die große Chance, dass der sagt, Mensch, ich mag die Gabi so gerne, das ist meine große Liebe im Moment, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir werden schon irgendwas finden miteinander. Ja. Und ich würde auch nicht an deiner Stelle, wenn du sagst, mich da eine Operation unterziehen zu lassen, das ist ja nun doch auch wahrscheinlich sehr schmerzhaft, vielleicht auch irgendwie mit Risiken behaftet. Ich weiß nicht, habe ich keine Ahnung. Ja, ich bin nicht für Operationen, wenn sie nicht unbedingt sind. So, ja, das finde ich auch. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ja. Aber das wäre jetzt also irgendwie ein Jammer und ich habe da große Hemmungen und das anzusprechen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das regeln soll. Du hast es ja auch gemerkt. Du erzählst dem das genauso, wie du es mir auch schwuppdiwupp ganz offen hier gerade erzählt hast. Mhm. So sagst du es zu dem. Es gibt bestimmt noch mehr Frauen, die dieses Problem haben. Stimmt, oder so. Ja. Gut. Aber du musst dich jetzt mit deinem Partner einigen, ne? Das ist aber das Abend. Ist das so frisch, die Beziehung oder was? Ich weiß nicht. Also das ist ja dann schon schwer. Verständlich, verstehe ich auch. Aber da es so frisch ist, kannst du ja nicht wortlos dich zurückziehen und dich ihm verwehren in jeglichem. Ja. Das ist ja auch eine Beleidigung für den anderen dann. Ja. Ich. Es ist aber trotzdem schwierig, also... Gut, das gestehe ich zu, aber deshalb ist ja gut, dass du durchgekommen bist hier. Ja. Und ich mache dir jetzt ja Mut, ja, das ist auch ganz schön, dass du das deinem Freund erzählst. Ja. Was ist er denn so für ein Typ? Ist es denn so eigentlich ein sehr netter und verständnisvoller Mann? Ach, der ist total goldig und verwöhnt mich von vorne bis hinten und tut und macht, das kenne ich ja überhaupt nicht. Also nicht so ein Macker-Typ? Überhaupt nicht. Und ist jetzt auch schon länger ohne Beziehung. Ja. Ach Gott, und es ist alles so toll und ich soll immer hinkommen und dann soll ich da übernachten und dann wollen wir zusammen frühstücken. Ja. Also traumhaft. Dann sind die Vorzeichen auch schon. Wenn du mir jetzt gesagt hast, naja, es ist eigentlich so ein Macho-Typ und der will... Überhaupt nicht. Mensch, Gabi, mach den Mund auf, sag's ihm. Das ist süß. Und ich bin ein bisschen unglücklich, weil es ist... Also, das Wochenende liegt vor der Tür. Wie ist denn die Planung? Es ist noch nichts geplant, dass ihr euch seht. Ich habe es wieder auf morgen verschoben. Ich habe gesagt, wir telefonieren morgen noch. So, jetzt telefoniert ihr beiden hübsch morgen und du machst einen Vorschlag, dass ihr euch vielleicht nett morgen Abend trefft oder spätestens am Sonntag. Ja. Es gibt ein tolles Sommerwochenende, da kann man schön was machen am Nachmittag irgendwo draußen und dann wirst du es ihm in einer schönen Atmosphäre, wirst du es ihm sagen. Ja, das ist dann der einzige Weg. Und das ist der einzige Weg. Weil du eigentlich ganz spontan immer die tollsten Ideen hast. Ja, und da musst du jetzt durch. Und als Mann, ich finde immer, wenn man sich über so ein Thema mit einer Frau unterhält, das ist immer, ich weiß auch nicht. Weißt du, Gabi, ich will dir mal sagen, ich wäre sogar ein bisschen sauer, wenn meine Freundin mir das nicht erzählen würde, wie ich frisch verliebt wäre und ich das irgendwie hintenrum vielleicht irgendwann mal rauskriegen würde. Ja. Das gehört doch dazu, es gehört auch zum Verliebtsein dazu, dass man eben sehr offen ist miteinander. Ja, schon, aber ich denke, es liegt ja jetzt an mir, der arme Kerl kann ja nichts dafür. Nö, eben. Er kann nichts dafür, aber... Ja, ich eigentlich auch nicht, aber... Du auch nicht. Ihr müsst sprechen. Es wäre jetzt ein Jammer und jetzt weiß ich, denke ich, Mensch, jetzt rede ich seit einer Woche immer drum rum, ich habe keine Zeit und dies und jenes und so. Also ihr verabredet euch am Wochenende und dann wird Tachlis geredet. Ja, okay. Okay, toll, toll, toll. Vielen Dank. Ja, und alles Liebe für dich. Dankeschön. Tschüss. Olaf, 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Tommy. Freut mich, dass ich endlich durchgekommen bin. Freut mich, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ja, es geht um folgendes Problem. Ich lebe seit 5 Jahren ich bin schwul und lebe seit 5 Jahren in einer festen Beziehung und bin dadurch, dass ich selbstständig bin, häufig unterwegs und mein Freund dementsprechend häufig allein. Mhm. Ist also 30, 5 Jahre jünger als ich und halt auch ein Internetfreak und hat zum Beispiel im letzten Jahr im September über Internet einen Mann kennengelernt, einen bisexuellen Mann kennengelernt. Und haben sich dann also die beiden dann immer gegenseitig Mails geschrieben, haben dann auch teilweise täglich dann miteinander gechattet. Irgendwann bin ich dazugekommen. Ja. Dann haben wir also zu dritt gechattet. Mhm. Der Kontakt wurde also immer intensiver, Telefonate kamen dann dazu. Also auch ganz offen, der andere wusste, dass da zwei Leute sitzen. Ja, der andere wusste, dass da zwei Leute sind halt. Mhm. Ja, und zu Silvester kamen wir dann halt zu uns und besuchen über Silvester beziehungsweise eine Party feiern. Und da ist es natürlich dann auch zum Sex gekommen zwischen uns dreien. Und von allen dreien gewollt. Es ist also nicht dazu gewesen, auch was für ihn jetzt betraf. Also alle drei hatten auch Spaß. Ja, und mein Problem war dann halt, dass ich mich in den dritten Mann verliebt habe. Du hast dich verliebt? Ja. Nicht dein Freund, der ihn angebaggert hat? Ja, das war zum Beispiel auch, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen, war der dritte halt auch überrascht darüber, dass mein Freund ihm das nicht gestanden hat, dass er sich halt nicht in ihn verliebt hat. Wie, es war der dritte? Verstehe also der Bisexuelle war überrascht, dass ich derjenige war, der gesagt hat, dass ich mich in ihn verliebt habe, sondern er war der Meinung, dass mein Freund kommt und sagt, dass er sich in ihn verliebt hat. Und no, was ist im Moment aktuell? Ja, im Moment ist aktuell, also muss vielleicht noch ein bisschen kurz ausholen, dass ich dann im Januar nochmal bei ihm gewesen bin, ist dann auch intensiv zwischen uns zwei nochmal zum Sex gekommen, was er aus meiner Sicht auch sehr genossen hatte. Mhm. Wusste dein Freund, dass du bei dem... Ja, da wusste das. Er wusste das. Und hatte in dem Moment auch keine Probleme damit. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so gewesen. Wie hat sich der Kontakt denn dann so bis heute entwickelt zwischen dir und dem Mann? Ja, das ist jetzt das Problem. Der ist dann auf Reise gegangen. Wir haben uns dann wieder zu dritt im Urlaub getroffen. Und da sind dann halt, sagen wir mal so, ist offen zutage gekommen, dass mein Freund und er absolut persönlich überhaupt nicht miteinander auskommen. Mhm. Ich aber wohl. Mhm. Doch sehr gut mit ihm auskomme, auch ohne Sex. Mhm. Denn das hat er uns dann während seines Urlaubs klipp und klar gesagt, dass es also zwischen uns keinen Sex mehr geben wird, weil er sich eben halt jetzt wieder in eine Frau verliebt hat. Ach so. Mhm. Punkt. Jetzt ist das Problem, dass er mit meinem Freund absolut keinen Kontakt mehr wünscht, ja. mit mir sich einen Kontakt vorstellen kann, aber er weiß eben halt nur noch nicht wie. Keinen Sex vermutlich? Keinen Sex. Mhm. Damit kann ich halt jetzt leben. Mhm. Mein Problem ist eben halt so, dass er eben halt jetzt sich nach aus meiner Sicht, mein Freund beobachtet das ja auch, sich irgendwie vielleicht nur noch der Höflichkeit halber für mich interessiert und vielleicht nicht, also nicht endlich denken. Also das Problem liegt jetzt darin, dass du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst diesem Mann gegenüber. Oder? Ja, das ist das Problem. Mhm. Und das zweite Problem ist eben tatsächlich eben halt aufgrund dessen, dass er mir gezeigt hat, halt, was ich zum Beispiel in meiner Beziehung nicht habe, was ich vielleicht bei ihm hätte gefunden hätte, teilweise auch jetzt mit meinem Freund ja große Schwierigkeiten. Was hast du denn nicht in deiner Beziehung, was du vielleicht bei ihm gefunden hättest? Ja, mein Freund ist eben halt ein Mensch, der selten weggeht, lieber eben halt vom Computer sitzt, sehr viel für den Computer macht, wenig rausgeht, wenig Gesellschaft braucht, außer seinen Freunden, die er sonst hat, mit denen er sonst sich öfters mal einmal im Monat trifft. Also ist der andere ein kommunikativerer Mann gewesen als dein Freund. Liebst du denn deinen Freund eigentlich, abgesehen von dieser Kritik, die ja nicht so ganz schwer wiegt, dass er nicht so oft rausgeht, liebst du ihn? Das kann ich im Moment nicht genau sagen, weil ich eben halt auch noch in den anderen verliebt bin. Also Konfusion der Gefühle. Ja, genau, das ist mein Problem. Also, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf das Problem, was machst du mit diesem Mann? Da hört es sich aber wirklich so an, als wäre es das Klügste, wenn du diesen Kontakt sehr runterfahren würdest, wenn nicht abbrechen würdest. Mhm. Dein Freund kann nicht mit ihm. Das ist definitiv so. Er hat sich in eine Frau verliebt. Ja. Er will nicht mehr mit dir schlafen und du hast sogar so ein bisschen das Gefühl, dass er das nur noch so aus Freundlichkeit, aus Höflichkeit aufrechterhält. Du bist noch etwas in ihn verliebt. Also es ist ja alles völlig verquast. Mhm. Da ist nun wirklich das Allersauberste, wenn ein Schnitt gemacht würde und ihr euch gar nicht mehr seht. Auch das Sauberste finde ich für eure Beziehung, damit du dich vielleicht nochmal neu richtig auf deine Beziehung konzentrieren kannst, um herauszukriegen, ob das noch eine Beziehung ist. So, fern dieser bisexuelle Mann mit seinen kleinen Ambitionen immer noch da reinfunkt, kommt ihr ja sowieso nicht zur Ruhe, ihr beiden. Ja, das ist nicht der Erste, der das sicherlich so sagt, wie ich es jetzt rübergekommen ist. Nur mein Problem ist eben halt, dass ich zum Beispiel mit ihm keinen Sex mehr habe. Damit habe ich keine Probleme mehr. Ich habe eben halt nur das Bedürfnis, mich ihm öfters zu sehen. Das ist das Problem. Ja, aber dahinter diesem, du willst ihn öfter sehen, dahinter steckt doch auch diese erotische Sehnsucht. Erzähl mir doch nichts. Ja, das kann sein. Ja. Das ist immer so die Sprüche, wir wollen gute Freunde bleiben, aber letztendlich will man ja die Freundschaft oder die Bekanntschaft benutzen, über die Bekanntschaft vielleicht auch wieder an die Erotik ranzukommen. Mhm. Wobei ich eben halt immer mir selber sage, das ist ja eigentlich aussichtslos in dem Fall. Ja, zudem, dass er wirklich auch gar keine Perspektive hat. Schlag ihn dir einfach aus dem Kopf, das klingt nur noch unglücklich werden. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache finde ich eigentlich noch schwerwiegender. Ihr seid 5 Jahre zusammen, das ist ja schon eine sehr schöne Zeit. Mhm. Wenn du jetzt mir so antwortest, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, ob ich meinen Freund noch lieb habe. Das finde ich ein großes Problem. Das ja, wir haben auch offen darüber gesprochen, wir beiden. Also es ist wirklich so, dass ich im Moment nicht weiß, woran ich bin. Mhm. Also das. Deswegen war ja auch so meine Idee oder vielleicht auch mein Rat, damit du dich erstmal ein bisschen beruhigst, damit du zur Beruhigung kommst. Mhm. Schneide diese Verbindung zu diesem bisexuellen Mann mal ab. Mhm. Und dann warte mal eine gewisse Zeit, um dich zu konzentrieren und zu besinnen, auch auf deinen Freund. Und dann ziehe eine Konsequenz. Vielleicht müsst ihr euch auch trennen. Vielleicht lenkt sich das ja auch nicht wieder ein. Ich weiß es nicht. Nur das Problem ist, dass ich halt jetzt ab nächsten Monat in der Nähe, wo er wohnt, eine Arbeitsstelle habe. Ja, deswegen musst du ihn nicht besuchen. Ja. Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn du sagst nein, dann nein. Also man wird sich nicht zufällig über den Weg laufen. Wenn, na gut, dann sagt man guten Tag und tschüss. Ja, bloß das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich es will. Das ist es. Ja. Das ist das größere Problem, dass ich eben halt Ich sage dir, das klingt nach Unglück, wenn du da weiter baggerst oder krallst. Alle Konstellationen sagen, nein, gehe von diesem Mann weg. Ja. Ist meine Einschätzung, Olaf. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Nein, ist in Ordnung. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüssi. Birgit, 42 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Birgit, um was geht's? Es geht um meine Tochter, sie ist 19. Mhm. Und die ist im Dezember vergewaltigt worden. Und hat bis Anfang Februar so ganz schnell 20 Kilo abgenommen, sodass sie dann beim Arzt war, um eine Darmspiegelung zu machen. Und als man ihr gesagt hat, dass sie körperlich eigentlich gesund ist, ja, da hat sie das wahrscheinlich dann im Kopf abgemacht. Auf jeden Fall ist sie seitdem geistig erkrankt. Also Moment mal, im Dezember ist das Verbrechen geschehen. Ja. Ganz kurz, wie kam es dazu? Wo ist das passiert? Anna hat einen Job angenommen in einer kleinen Galerie als Mithilfe und hat sich aus der Sache eigentlich auch gedacht, beruflich später mal was zu machen, weil sie sehr gut malen konnte. Und direkt zum ersten Tag hat ihr Chef ihr das halt angetan. Am ersten Tag? Ja. Hat deine Tochter dir das sofort erzählt? Nicht am ersten Abend, weil sie da gar nicht wusste, was los war. Am nächsten Morgen, als sie den ersten Toilettengang gemacht hat, hat sie gesehen, dass alles voll Blut war. Und dann war das halt plötzlich so Stückchen für Stückchen wieder da. Also es ist eine sehr, sehr gewalttätige Aktion gewesen. Sie weiß von einigen Stunden eigentlich gar nichts mehr. Wir denken, dass sie K.O.-Tropfen bekommen hat. Die ganzen Sachen sind halt noch bei der Untersuchung bei der Polizei und liegt auf Halde sozusagen, wie man uns gesagt hat. Und sie warten halt. Also schlimme Vorkommnisse. Ja, sehr schlimme Vorkommnisse. Aber der Mann ist angezeigt worden und ja, das Ganze ist ja, genau. im Laufen im Moment. 20 Kilo abgenommen. Und danach sagst du, hast du den Eindruck, dass sie geistig erkrankt ist? Ich habe nicht Angst. Also die Anna, die war Anfang Februar im Krankenhaus. Das war eine Nacht von Montag auf Dienstag. Ich habe in der Nacht geträumt, dass meine Tochter gestorben ist. Und sie hatten mir am nächsten Tag davon erzählt, dass sie das Gleiche empfunden hat, dass sie sich nochmal ganz eingecremt hat, sich hingelegt hat und dann hat sie halt die Hände gefaltet und hat gesagt, ich kann jetzt sterben, Mama ist immer bei mir. Und die Anna ist seit dem Tag wirklich durchgetickt. Das heißt, du kannst gar nicht mit ihr normal reden? Mittlerweile ja, die Anna bekommt starke Psychopharmaka, ist in Behandlung, die war in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung, was ganz, ganz, ganz grausam war. Ja. Ist sie denn jetzt wieder zu Hause? Sie ist jetzt seit etlichen Wochen zu Hause und wartet auf einen Platz in einer ganzheitlichen Klinik in Süddeutschland. Die ganze Sache wird leider aber durch die Krankenkasse sehr hinausgezögert. Das Schlimme ist halt, die Anna hat im letzten Jahr mit ihrem Freund zusammen auch psychedelische Drogen zu sich genommen. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis, ich weiß eigentlich von allem. Und das Ganze wird halt jetzt als drogeninitiierte Psychose behandelt. Und in den ersten Wochen, also seit dem Tag, seitdem das sich so in Annas Kopf abspielt, sie hat wochenlang Halluzinationen gehabt, ohne Ende, wo ich also... Darf ich mal irgendwo unterbrechen? Ja. Man drängt das jetzt so in die Richtung, dass das eine Psychose ist, eine Erkrankung, die mit den Drogen zu tun hat. Genau. Ich hätte jetzt spontan die Idee gehabt, oder mir kam es in den Sinn, und wahrscheinlich dir ja auch, dass das einen ganz engen Zusammenhang mit diesem Verbrechen hat. Unbedingt. Denn, oder vielleicht hängt alles irgendwie zusammen. Richtig, ganz genau. Da muss man dann wieder ausholen. Die Anna, die denkt natürlich seit Monaten nur noch ganz extrem über sich nach. Aber die Ärzte in der Psychiatrie, die wussten doch von der Vergewaltigung. Ja, die haben aber, das war so, dass die Anna dazu hochdosierte Psychopharmaka bekommen hat. Und Das weiß ich übrigens von eurem Psychologen, dem Peter. Ich hatte da nämlich in der Nacht bei euch angerufen, weil ich so verzweifelt war und wollte aber nicht in die Sendung, weil ich da bestimmt genauso aufgeregt gewesen wäre wie jetzt, wenn nicht noch mehr. Es war zu hoch dosiert und die Anna hatte halt anderthalb Tage ein schiefes Gesicht und die Zunge hing raus und das Speichel, der floss und sie hat vom Teufel gesprochen und wie gesagt, die Halluzinationen waren da so groß. Wir haben zu oft nachgefragt und man hat uns dann nahegelegt, entweder nicht mehr zu kommen oder Also es besteht die Vermutung, dass sie falsch behandelt worden ist in der Psychiatrie. Auf jeden Fall. Das kommt jetzt auch noch dazu. Ja, richtig. Diese Klinik, die ihr jetzt im Visier habt, die ganzheitliche, das klingt aber schon mal ganz gut, ne? Unbedingt, und sie wartet nur noch drauf. Sie liegt seit Wochen oben auf ihrem Bett, sie geht nicht mehr ans Fenster, sie geht nicht mehr raus. Isst sie denn? Sie isst noch, sie macht noch gerade das, was lebenserhaltend ist. Die Anna ist im Moment auf dem absoluten Nullpunkt und redet sehr oft davon, dass sie nicht mehr leben will. Wenn du mit ihr, wenn du in ihrem Zimmer bist, was redet ihr denn, außer dass sie nicht mehr leben will? Gibt es auch noch ein harmlosere Gespräche? Ich versuche, wenn ich mit ihr anfange zu reden, gar nicht darüber zu reden, beziehungsweise nur Dinge, die sich ein bisschen erhellen könnten, aber sie lacht halt auch nicht mehr. Gelingt es dir denn manchmal, sie einfach abzulenken? Jetzt ist es schönes Wetter, dass du vielleicht immer in den Garten gehst. Nein, sie geht nicht mehr raus. Also da kommt jetzt noch hinzu, durch die ganze Abnahme hat ihr Körper vom Hals, von den Schultern bis zu den Kniekehlen Narben bekommen. Und die Anna ist eigentlich ein wunderschönes Mädchen und sehr intelligent gewesen und immer. Woher kommen die Narben? Das habe ich nicht. Das hat man mir so erklärt, dass die Haut keine Möglichkeit hatte, durch das Abnehmen sich wieder zu regenerieren. Ach, durch das Abnehmen, ja. Und dadurch sind eben Furchen und Narben entstanden. Das sind so Sachen, da weiß ich, das geht nicht mehr weg. Und das heißt, die Arme sitzt wirklich den ganzen Tag in ihrem Zimmer oder in ihrem Bett, starrt vor sich hin quasi. Ja, sie hört keine Musik, guckt kein Fernsehen. Sie hat sogar zeitweise, als die Halluzinationen noch so schlimm waren, nicht mehr gewusst, was Fernsehen ist und was Musik ist. Also das war grausam. Das ist doch für dich sicherlich auch ungeheuer belastend, dass deine Tochter, die noch von einem halben Jahr ein ganz normales Mädchen war, jetzt quasi vor sich hin vegetiert dort oben. Ja, hast du nicht Angst, dass sie sich was antut? Selbstverständlich. Davon redet sie so häufig und sie meint es ernst und das weiß ich. Die ganze Familiengeschichte ist eben halt auch so, dass ich weiß, dass sie es ernst meint. Denn über die Dinge, über die sie gesprochen hat, die sich nicht mehr verdrängen lassen, was wir so als Dreierkonstellation innerhalb unserer kleinen Familie immer gemacht haben, die sind jetzt alle ans Tageslicht. Also sie ist das einzige Kind? Ja, genau. Lebt ihr zu dritt? Nein, ich bin alleinerziehend seit einigen Jahren, aber der Vater und ich, wir kennen und lieben uns trotzdem seit 25 Jahren. Das heißt, ihr kümmert euch auch gemeinsam um sie? Ganz intensiv. Ja. Also da gibt's nichts. Hat sie denn, nochmal eine Frage zurück zu den Drogen, hat sie das denn sehr exzessiv betrieben? Auf jeden Fall, natürlich. Was genau für Drogen waren das? Das war Ecstasy, Speed, das war LSD und das waren Psilocybin-Pilze, Kiffen, Trinken, alles. Diese Klinik, die ihr jetzt ins Auge gefasst habt, du sagst, die Krankenkasse macht Schwierigkeiten. Richtig, ja. Was wäre denn jetzt der frühestmögliche Zeitpunkt? Das ist es ja, dass wir das nicht wissen. Wir werden vertröstet, beziehungsweise wird uns gesagt, dass der medizinische Dienst, jetzt ist heute der aktuelle Stand so, dieser Dienst das letztendlich nicht begutachten konnte und weiter nach Essen geschickt hat. Und jeder Tag zählt eigentlich? Unbedingt, ja. Und ich habe denen das halt auch versucht zu erklären, dass das so auf der Kippe ist. Nur darf man damit eigentlich nicht rausrücken. Also den Fehler habe ich schon mal bei dem Hausarzt gemacht. Sie sind eigentlich sofort verpflichtet, dass die Anna in eine Psychiatrie muss, sobald jemand diesen Selbstmordgedanken äußert. Und genau das wollt ihr nicht, weil das für sie... Das ist das Ende. Das macht sie nicht mehr. Ja. Aber sie ist auch willens, in diese ganzheitliche Klinik zu gehen? Die lebt nur noch dafür eigentlich. Mein Gott, was für eine Belastung für dich. Was für eine Belastung. Mein Gott, das ist... Hast du nicht auch... selbst schon so eine Panik mittlerweile, dass du immer zu hoch gehst und guckst, ob alles in Ordnung ist? Ich vertraue ja eigentlich trotzdem, weil ich ihr gesagt habe, dass ich glaube, dass das Einzige, was da noch helfen kann, ich denke eigentlich, dass die Liebe doch stärker ist und da vertraue ich einfach. Weißt du, Birgit, ich bin natürlich völlig hilflos jetzt. Ich kann dir ja auch nicht helfen. Ich kann euch auch nicht helfen. Warum ich anrufe, ist vielleicht auch, ja genau, das ist ja jetzt schon die Antwort. Du kannst mir auch nicht helfen. Ich dachte, es sagt mir jemand, wie ich in den nächsten Wochen vielleicht damit umgehen kann, um sie am Leben zu erhalten. So, und da bin ich natürlich als Laie auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, ja. Ich habe aber eine tolle Psychologin heute Nacht hier, das ist die Anna. Mhm. Und mit der möchte ich, dass du gleich redest. Mhm. Du kennst das ja schon, wenn du mit meinem Psychologen Peter schon mal gesprochen hast. Ich würde dir nur von meiner Intuition her sagen, du hast so einen tollen Satz gerade formuliert. Die Liebe, steh mit allem, wenn das tust du sowieso, aber ich sag's dennoch, nochmal, steh wirklich mit voller Kraft und ganzem Herzen deiner Tochter jetzt zur Seite und versuche ihr so weit wie es irgend geht, wirklich auch so schöne Lebensdinge vor Augen zu halten, dass man sie über die Zeit jetzt hinwegkriegt. Ne? Ja. Das ist passiert. Wir müssen leider Schluss machen. Ja. Du legst auf und Anna ruft dich sofort wieder an. Okay, danke. Alles Gute, Birgit. Und deiner Tochter auch. Tschüss. Danke, tschüss. Meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik Michael Jansen. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.